Kapitel 21. Stalins Sturmvogel, du ergibst dich nicht. Verrecke, soll dich doch der Teufel holen. Süßer wird das Paradies uns, wenn wir es im Kampf erobern. Demjan Bitny, Soldatenabschied, 1918, 1. Eines Tages befand ich mich unter den Zuschauern, als unsere sowjetische Olympiamannschaft Volleyball spielte. Es war ein packender Anblick, die hünenhaften Burschen, die kräftige, geschmeidige Muskulatur, die knallharten Schläge und diese unglaubliche Fähigkeit, einen Schwachpunkt zu erkennen, nur für den Bruchteil einer Sekunde brauchten die, ebenfalls außer Rand und bellend geratenen, gegnerischen Spieler in der Verteidigung einer Stelle auf dem Spielfeld zu erlahmen, und schon traf der Schlag genau diesen Punkt mit einer niederschmetternden Wucht, die nicht mehr abzuwehren war. Unsere Leute schlugen nicht nur einfach den Ball, gleichzeitig wurde auch getäuscht, man hatte den Eindruck, als ziele der Schlag in die eine Richtung, doch der Ball traf in die andere. Auch die Gegenspieler beherrschten Finden zuhauf, doch die unsrigen fielen nicht darauf herein. Das Reaktionsvermögen der sowjetischen Olympiamannschaft war schier übermenschlich. Ich würde nicht sagen, dass es Reaktionen wie die eines Wolfes oder Tigers waren, nein, es war etwas von jenseits der Grenze des Möglichen. Besonders tat sich dabei Juri Chesnoko hervor. Was er auf dem Spielfeld vollbrachte, war unbegreiflich. Da biegt sich der Gegner in kraftvoll ausholendem Schwung wie eine Stahlfeder, und man kann schon erkennen, dass der Abschlag in die rechte hintere Ecke zielt, die ganze sowjetische Mannschaft stürzt dorthin, nur Chesnoko allein hechtet nach links vorn. Im Bruchteil einer Sekunde landet der Ball genau dort, wo Chesnoko schon steht. Alles schien gleichzeitig abgelaufen zu sein, dennoch wurde ich den Eindruck nicht los, dass zunächst 247 Chesnoko an der richtigen Stelle angekommen war und erst danach der Gegner seinen Ball dahin geschlagen hatte. Also musste Chesnoko imstande sein, die raffiniertesten Pässe im Voraus zu erahnen, und deshalb wehrte er sie auch erfolgreich ab. Nach dem Spiel erkundigte ich mich bei Chesnoko-Fans, ob es stimme, dass er im Voraus wisse, wohin ein Ball geschlagen würde. Das sei richtig, bekam ich zur Antwort. Aber wie könne er das wissen? Intuition, antworteten die einen, er ist einfach genial, sagten die anderen, er kann die Gedanken seiner Gegner lesen, meinte eine dritte Gruppe. Es war klar, dass Chesnoko über eine außergewöhnliche physische Kraft und Zähigkeit verfügte, man konnte sehen, dass er seinen Willen auf den kurzen Augenblick der Abwehr zu konzentrieren verstand und sich umgehend wieder entspannte, wodurch er seine Kräfte schonte und die Fähigkeit bewahrte, schon im nächsten Moment erneut seine ganze Energie in einen Schlag von verblüffender Genauigkeit einzubringen. Aber es musste noch irgendein Geheimnis dahinter stecken. Nach Beendigung seiner sportlichen Karriere hat der Olympiasieger Juri Chesnoko sein Geheimnis gelüftet, er las tatsächlich die Gedanken seiner Gegner. Alle um ihn herum waren Analphabeten, die nicht verstanden, in den Gesichtern zu lesen, er konnte es. Der Gegner mochte beliebige Tricks anwenden, doch im allerletzten Moment vor dem Schlag drehte er stets seine Nase in die Richtung des Angriffs. Chesnoko hatte das beobachtet und später festgestellt, dass es von dieser Regel keine Ausnahme gab. Also las er an den Nasenspitzen die Absichten seiner amerikanischen, chinesischen, japanischen und aller anderen Gegner ab, warf sich im Bruchteil einer Sekunde vor dem Abschlag an die richtige Stelle und besiegte alle. Jedes Kunststück ist einfach, wenn man erst das Geheimnis dahinter kennt. Chesnokos Geheimnis hat mich aus irgendeinem Grund an die Geschichte des Fliegers Golovan erinnert. 248 Zweiter. Im Februar 1941 wurde der Pilot in der zivilen Luftfahrt Alexander Golovan in die Rote Armee einberufen und erhielt seinen ersten militärischen Dienstgrad als Oberstleutnant und seine erste Dienststellung als Kommandeur des 212. Langstreckenbombergeschwaders zur speziellen Verwendung, Spitznas. Die sowjetischen Langstreckenfliegerkräfte setzten sich damals zusammen aus, fünf Fliegerkorps mit jeweils zwei Fliegerdivisionen, drei selbstständigen Fliegerdivisionen, die keinem Korps unterstellt waren, einem selbstständigen Geschwader, das weder einer Division noch einem Korps unterstellt war. Und genau die Führung dieses Geschwaders übernahm Golovanow im Februar 1941. Das Geschwader existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, es musste erst aufgestellt werden. Dieser Aufgabe zeigte sich Golovan gewachsen, man gab ihm die Flugzeuge, gab ihm die Piloten, Ingenieure und Techniker, und man gab ihm einen Flugplatz im Raum Smolensk. Golovan stellte sein Geschwader auf und wurde dessen erster Kommandeur. Über sich hatte der Oberstleutnant Golovan weder einen Divisionskommandeur noch einen Korpskommandeur, er war unmittelbar dem Kommandierenden der Langstreckenbombenfliegerkräfte unterstellt. Jedenfalls theoretisch. Praktisch unterstand Golovanows Geschwader Stalin. Im Juni 1941 begannen für das 212 Langstreckenbombergeschwader die Kampfhandlungen. Eingesetzt wurde Golovanows Geschwader sowie die gesamten sowjetischen Langstreckenfliegerkräfte nicht ihrer Bestimmung gemäß. Langstreckenbomber sind für Nachteinsätze gegen unbewegliche Fernziele vorgesehen, Städte, Betriebe, Brücken, Bahnhöfe, aber nun wurden sie tagsüber auf bewegliche Ziele in der vordersten Linie angesetzt. Langstreckenbomber werfen ihre Bomben aus großer Höhe auf Ziele, die man nicht verfehlen kann. Jetzt aber wurden sie vor Aufgaben gestellt, denen sie nicht gewachsen, für deren Bewältigung sie nicht bestimmt waren, sie hatten die Panzerkolonnen des Gegners zu Bombardier 249 Rennen. Aus großer Höhe kann man einen fahrenden Panzer nicht treffen, im Sturzflug angreifen aber kann ein Langstreckenbomber nicht, also muss man heruntergehen. Das ist eine Aufgabe für Erdkampfflugzeuge, Kurzstrecken- und Sturzkampfbomber, und auch das nur unter Sicherung durch Jagdflugzeuge. Doch die EAD-Kampfflugzeuge, die Kurzstrecken- und Sturzkampfbomber waren zusammen mit den Jagdflugzeugen in den ersten Kriegstagen auf den Flugplätzen an der Grenze zerstört worden. Nun hatten die Langstreckenbomber eine fremde Arbeit übernommen, für die sie nicht vorgesehen, die auszuführen sie nicht in der Lage waren, und sie sollten sie obendrein ohne Sicherung durch Jagdflugzeuge bei völliger Luftherrschaft des Gegners verrichten. Sämtliche Geschwader, Divisionen und Korps der Langstreckenbombenfliegerkräfte erlitten ungerechtfertigte Verluste. Auch das 212. Geschwader war davon betroffen, dennoch hatte sich Golovanows Geschwader, gemessen an den anderen, hervorgetan. Oberstleutnant blieb Golovan nicht einmal ein halbes Jahr. Im August 1941 wird Oberst Golovan Kommandeur der 81. Spitznas Langstreckenbombenfliegerdivision. Diese Division war unmittelbar dem Hauptquartier des Oberkommandos unterstellt. Generalmajor der Flieger M.N. Kostschewiltniko, Führung und Stab der Luftstreitkräfte der Sowjetarmee im Großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945, S81, schlichter ausgedrückt, Golovan war wiederum nur Stalin unterstellt. Unter der Führung von Golovan und seiner persönlichen Beteiligung bombardierte die 81. Fliegerdivision 1941 Berlin, Königsberg, Danzig und Plößti. Gewiss, der Einsatz der Langstreckenbombenfliegerkräfte in den ersten Kriegstagen entsprach nicht ihrer Bestimmung, und die dabei erlittenen Verluste reduzierten die Kampfkraft dieser Fliegerkräfte. Dessen ungeachtet hatte sich Golovanows Division in diesen Einsätzen ausgezeichnet, und man hätte die Beförderung Golovanows zum Kommandeur eines Fliegerkorps erwarten können. Doch dies geschah nicht. Diese Stufe übersprang Golovan. Er war auch nicht Stellvertreter des Kommandierenden der Langstreckenbombenfliegerkräfte, sondern 250 wurde sofort zum Kommandierenden ernannt. Im Februar wurden die Langstreckenbombenfliegerkräfte umgebildet in Fernfliegerkräfte, und zu ihrem Kommandierenden wurde der Generalmajor der Flieger Alexander Golovan ernannt. Die nächsten Dienstgrade Generalleutnant der Flieger, Generaloberst der Flieger, Marschall der Flieger folgten in kurzen Abständen. Im August 1944 erhielt er den Rang eines Hauptmarschalls der Flieger. Der Hauptmarschall der Flieger wird in demselben Monat 40 Jahre alt. Die Fernfliegerkräfte unter der Führung von Golovan waren an allen wichtigen Operationen der Roten Armee beteiligt. 1953, unmittelbar nach Stalins Tod, wurde Golovan sämtliche Posten enthoben und in die Reserve versetzt. In der Sowjetunion traten keine Marschälle, ja nicht einmal die Generale der Armee in die Reserve zurück. Ihre Ränge waren auf Lebenszeit verliehen, und sie behielten sie bis zum Tod bei, selbst wenn sie bei den Streitkräften keine Funktionen mehr besaßen und keinerlei Verpflichtungen hatten. Golovan ist von dieser Regel eine seltene, vielleicht sogar die einzige Ausnahme. In Ungnade gefallen waren Schuko, Wassilewski, Kunewild, Rokossowski, aber niemand bezeichnete sie als Marschälle der Reserve, sie blieben Marschälle. In Ungnade gefallen war N.G. Kusnamer Izzo, aber er wurde vom Flottenadmiral der Sowjetunion zum Vizeadmiral degradiert, und einen Vizeadmiral konnte man in die Reserve versetzen. Posthum wurde N.G. Kusnamer Izzo rehabilitiert und wieder in den Rang eines Flottenadmirals der Sowjetunion eingesetzt. Offenkundige Gründe für eine Degradierung Golovanos fand man nicht, und deshalb machte man ihn zum Hauptmarschall der Flieger der Reserve. Golovanos Karriere brach nicht zufällig mit Stalins Tod ab. Golovan hatte Stalin nahe gestanden. Um sein Schicksal zu verstehen, darf man nicht beim Februar 1941 beginnen, sondern muss zu den Anfängen zurückgehen. 251 Dritter Alexander Golovan wurde 1904 geboren. Mit 14 Jahren schloss er sich der Roten Armee an und kämpfte an der Front. Er tat seinen Dienst bei der militärischen Aufklärung, später bei der OGPO und beim NKWD. Aber er war kein Standard-Tschekist, sondern die Verkörperung von Willen und Energie. Golovan widmete seinem Dienst mehr Zeit als jeder andere seiner Kollegen, außerdem wurde er Reiter, Motorradrennfahrer, Pilot. Dabei muss betont werden, dass er nicht bloß Reiter, Motorradrennfahrer, Flieger war, nein, er war ein erstklassiger Rennreiter. Seine Leistungen als Motorradrennfahrer qualifizierten ihn für die Teilnahme an den Alunions-Wettkämpfen, und seinem Können als Pilot wurde das kostbare Leben der führenden Männer im Staate anertraut. Dieses Bild erinnert an die Porträts der Supermänner aus einem Kinoreißer, und gerade das ist er auch gewesen. Golovan erreichte herausragende Resultate in jedem Bereich, dem er sich zuwandte. Irgendwo und irgendwann war der Tschekist Golovan auf seinem Wege Josif Stalin begegnet. Von da an trennten sich ihre Wege nicht mehr. Bald gehörte Golovan zu den bei oberflächlichem Hinsehen unauffälligen, aber Stalin nahestehenden Menschen, die er mit undurchsichtigen Aufgaben betraute. Golovan ist Stalins persönlicher Leibwächter und sein persönlicher Ermittlungsführer sowie sein persönlicher Pilot. Stalin selbst benutzte zu jener Zeit kein Flugzeug, aber er hatte seinen Leibpiloten, und als Zeichen besonderer Gunst beschenkte er bisweilen hohe Parteibonzen mit einem Flug, als handele es sich um den Pelz von der eigenen Schulter, mein eigener Pilot wird dich fliegen. Solche Flüge mussten im Übrigen nicht nur ein Zeichen von Gunst und Anerkennung sein, sie konnten auch das Gegenteil bedeuten. Golovan flog ein silbernes Flugzeug mit der schwungvollen Aufschrift an der Bordwand, Stalins Marschrichtung. Ein Modell dieser Maschine stand auf Stalins Arbeitstisch. Auf den Schwingen von Stalins Marschrichtung flog oft genug der Tod. In den Jahren der großen Säuberung rollten Köpfe, 252 wurden Posten frei, die Liquidierung der Kommunisten aus der ersten Reihe bedeutete für die Kommunisten aus der zweiten Reihe eine Möglichkeit des Aufrückens. So konnte es geschehen, dass Stalin als Zeichen besonderen Wohlwollens Stalins Marschrichtung in die hinterste Provinz nach einem kaum bekannten Parteiführer sandte, sie werden in Moskau erwartet und sollen hoch hinaus. Es konnte aber auch das Gegenteil eintreten, sie werden in Moskau erwartet und müssen. Der Fluggast sitzt in Golovanos Maschine, man bewirtet ihn, schenkt ihm Weine aus dem Kaukasus ein. Er wird tatsächlich in Moskau erwartet, in der Zelle für die Todeskandidaten. Es gibt bisher allerdings noch nicht bestätigte Hinweise, dass auch der Marschall der Sowjetunion W. Belyscher 1938 in Stalins Marschrichtung nach Moskau flog. Danach ist Belyscher nicht mehr geflogen. Er kam bald darauf in die Folterzelle, wo er den Misshandlungen erlag. Alexander Golovan war in den Jahren des Terrors gewissermaßen Stalins Sturmvogel, ein Sturm steht bevor. Bald bricht der Sturm über euch herein. Ich aber möchte Golovan noch mit Stalins Nasenspitze vergleichen, wohin er sich wendet, dahin richtet sich Stalins Zorn. Vierter, dann war die Säuberung beendet, und eine neue Etappe unserer Geschichte brach an, die Vormobilmachungsperiode, die heimliche Mobilmachung, die militärischen Konflikte. Noch habe ich den Namen des Piloten nicht ermitteln können, der Schuko an den Kalchungol flog. Ich weiß nicht, ob es Golovan selbst war oder ein anderer. Doch es ist nachweislich bekannt, dass Golovana am Kalchungol praktisch gleichzeitig mit Schuko auftauchte, vielleicht auch ganz kurz davor. Seine Anwesenheit dort bedeutete, dass Stalin persönlich die Entwicklung der Ereignisse verfolgte. Bis zum Abschluss der Kämpfe blieb Golovan in der Mongolei. Es ist nicht mehr feststellbar, ob Schuko die Symbolik von Golovanos Anwesenheit erkannte, doch unterliegt es keinem 253 Zweifel. Dass Schuko im Falle eines Misserfolgs mit Stalins Marschrichtung nach Moskau gebracht worden wäre. Die Anwesenheit Golovanos am Kalchungol beschränkte sich nicht auf die stille Kontrolle Schukos, Golovan flog auch selbst viel. Über seine Aktivitäten heißt es wortkarg, er habe Spezialaufträge ausgeführt. Als ich mich mit der Geschichte des Spetsnaz beschäftigte, siehe VS, Spetsnaz. The Inside Story of the Soviet Special Forces. New York 1988, stieß ich auf vage Erwähnungen von Aktivitäten sowjetischer Sabotagetrupps im Rücken der japanischen Truppen. Das Absetzen dieser Spetsnaz-Sabotagetrupps erfolgte durch Maschinen einer Sonderfliegergruppe, der auch Golovan angehörte. Im Prinzip hatte sich an seinen Aufgaben nichts geändert, er verfolgte dunkle Geschäfte, und das Auftauchen von Stalins Sturmvogel kündete Terror an. Nach der Mongolei war Finnland an der Reihe. Dort bekam Golovan den Leninorden. Auch da sind die Einzelheiten seines Einsatzes wieder in das Dunkel des Geheimnisses gehüllt. Und ist es nicht wirklich seltsam? Golovan ist nicht Soldat, er gehört nicht zur Armee und trägt auch keine Uniform. Was macht er in diesem Krieg? Mai 1941 kommt er plötzlich doch zur Armee. Man muss betonen, dass dies auf seine eigene Bitte hin geschieht. Golovanos Brief an Stalin ist erhalten und wurde publiziert. Ju. Aidaschkin, der Himmel seiner Träume. Moskau 1986, nach diesem Brief erhält er seine Einberufung, einen militärischen Dienstgrad und wird zum Kommandeuro des Spetsnaz-Fliegergeschwaders ernannt. Golovan war ständig in Stalins Umgebung, Golovan wusste vieles, er traf die höchsten Befehlshaber der Roten Armee und hatte eine Vorstellung von dem, was man im Schilde führte, Golovan flog viel umher, sah vieles, verstand, dass alles auf einen großen Krieg hinauslief, und meldete sich freiwillig, um dabei zu sein. Das war etwas nach seinem Herzen. 254 hätte man nicht diesen großen Krieg im Sinn gehabt, wäre Golovan bei Stalin geblieben. Hätte man an einen der gewöhnlichen Konflikte in der Art des Winterkrieges gegen Finnland gedacht, wäre Golovan Zivilflieger geblieben und hätte an dem Konflikt teilgenommen, ohne die Dienstkleidung eines Piloten der zivilen Luftfahrt gegen die Militäruniform einzutauschen? Hätte man sich auf einen großen Verteidigungskrieg eingestellt, wäre Golovan in ein Jagdflugzeug umgestiegen. Dieser Mann beherrschte alles, vom arabischen Passkanger bis hin zu jedem beliebigen Flugzeugtyp. In einem Verteidigungskrieg hätte der ehrgeizige Golovan es zum ersten dreifachen Helden der Sowjetunion bringen können. Das entsprach seiner Natur, seinen Fähigkeiten. Hätte man sich für einen Krieg im Jahre 1942 gerüstet, würde sich Golovan nicht 1941 um seine Aufnahme in die Rote Armee beworben haben. Die vulkanartige Energie dieses Mannes hätte einen anderen Ausweg, eine andere Hauptaufgabe für die allernächste Zukunft gefunden. Aber der Krieg war für 1941 vorgesehen, ein großer Krieg, bei dem die Jagdfliegerkräfte eine zweitrangige Rolle spielen würden. Die Bomber waren in Mode. Und genau um eine Kommandierung dahin hatte Golovan gebeten. Keinen gewöhnlichen Bomber wollte er fliegen, sondern einen, der für Spezialaufträge verwendbar war. Golovan hatte sich selbst sein Betätigungsfeld in dem kommenden Krieg ausgesucht, und diese Absicht klingt an im Namen des 212. Langstreckenbombergeschwaders, Spitznas. Sechster. Jetzt aber sind doch Zweifel angebracht, Golovan konnte Stalins Pläne nicht kennen. Er konnte nichts über Stalins Kriegsvorbereitungen wissen. Golovan hatte schließlich nur der Vermutung Ausdruck gegeben, dass ein Krieg beabsichtigt sei, und sich als Freiwilliger gemeldet. Golovan konnte sich auch geirrt haben, vielleicht hatte Stalin gar keinen Krieg im Sinn. 255 zugegeben. Nehmen wir an, Golovan sei in Stalins Pläne nicht eingeweiht gewesen. Nehmen wir an, Golovan habe Stalin gegenüber bloß die Vermutung geäußert, er habe den Eindruck, der Krieg stehe bevor, wäre es da für mich nicht an der Zeit, Genosse Stalin, die Uniform anzuziehen. Gehen wir davon aus, dass Golovanos Brief an Stalin alles in allem nur auf einer Vermutung beruhte. Aber es war immerhin eine richtige Vermutung. Wären Golovanos Vorahnungen im Hinblick auf den großen Befreiungskrieg nicht zutreffend gewesen, hätte Stalin ihm antworten können: Nein, Golovan, ich denke an keinen Befreiungskrieg, ich brauche dich vorerst für andere Aufgaben. Doch das hat Stalin nicht gesagt. Stalin sagte etwas sehr Gegenteiliges. Stalin hieß den Impuls seines Sturmvogels gut, recht so, Golovan, du hast die Situation erfasst, große Ereignisse reifen heran, höchste Zeit, dass auch du die Uniform anziehst, bravo, dass du nicht erst Befehle abwartest, sondern selber erkennst, wann man sich freiwillig melden muss. Selbst wenn Golovan Stalins Termine und Absichten nicht kannte, sondern sie nur erhielt, so kannte sie jedenfalls Stalin. Und wenn Golovanos Brief nur eine Vermutung beinhaltete, so ist diese Vermutung von Stalin bestätigt worden. Und noch ein Aspekt. Stalin hätte zu Golovan sagen können, ich befürchte, dass Hitler angreifen könnte, deshalb sollst du, Golovan, du bist schließlich ein tatkräftiger und energischer Marengo, unsere besten Jagdflieger nehmen und daraus eine schlagfertige Gruppe von Fliegerassen zusammenstellen, denen im Luftkampf kein einziger Deutscher lebend entkommt, damit wir in jedem beliebigen, von mir bestimmten Raum zumindest die lokale Luftherrschaft aufrechterhalten können. Mögen die Deutschen die Luftherrschaft an der ganzen Front innehaben, im entscheidenden Abschnitt jedenfalls überlassen wir ihnen diese nicht. Aber das hat Stalin weder zu Golovan noch zu irgendjemand anderem gesagt. Das Mustergeschwader aus den besten Piloten zur Ausführung persönlicher Spezialaufträge Stalins im tiefen Hinterland des Gegners wurde auf Golovanos Initiative und Stalins Befehl 256 aufgestellt, doch ein ebensolches Mustergeschwader zur Verteidigung des heimischen Himmels gab es nicht, und man machte sich darüber auch keine Gedanken. Der Versuch, ein Musterjagdfliegergeschwader zum Schutz des heimischen Himmels aufzustellen, wurde erst nach dem 22. Juni 1941 unternommen, das 401. Osnas-Jagdfliegergeschwader zur besonderen Verwendung. Aber da war es schon zu spät. 7. Fassen wir zusammen, 1. Eine Gruppe von Flugplätzen und verbotenen Zonen im Raum Smolensk ist seit Vorkriegszeiten der traditionelle Ausbildungsort für die besten Sabotagetrupps und Einheiten des Spitznas. 2. Die Erholungsheime des NKWD in der Umgebung der Station Gnestovo im Gebiet Smolensk werden seit 1939 als Sommerausbildungslager für die jungen Kader der Komintern genutzt. 3. Im Raum Smolensk ist ab Februar 1941 das 212. Spitznas-Fliegergeschwader stationiert, das nicht nur Bombenangriffe gegen besonders wichtige Objekte auf Stalins persönlichen Befehl durchführen, sondern auch Sabotagetrupps der Spetsnaz-Einheiten im Hinterland des Gegners absetzen kann. 4. Ab Februar 1941 wird bei der Station Gnezdowo ein Gefechtsstand von strategischer Bedeutung eingerichtet, der für Stalin bestimmte Gefechtsstand. Es ist im Übrigen dieselbe Station Gnezdowo, an der man die polnischen Offiziere ausgeladen hatte. Katyn ist nebenan. Ich weiß nicht, wie man die Fakten kombinieren soll. Stalins Gefechtsstand, von dem aus er die Befreiung Europas leiten wollte, die Sabotageabteilung zur Liquidierung der Führung der Nachbarländer und die Flugzeuge zum Absetzen dieser Spezialisten jenseits der Grenze, die Schule für die jungen kommunistischen Führer, die Stalins Europa regieren sollen, und der Ort, an dem die Liquidierung der Elite aus den schon befreiten Ländern erfolgte, das alles an ein und derselben Stelle. Warum? Zufall oder teuflische 257 Logik? Ich kann es nicht erklären. Ich möchte nur auf dieses Bündel von Rätseln hinweisen. Mögen die Historiker es entwirren. Von einem bin ich jedoch überzeugt: Im Februar 1941 gab es keinerlei Vorwarnungen weder von Churchill noch von Sorge, Roosevelt oder anderen, aber Stalins Nasenspitze wies bereits in Richtung Deutschland.